Ja, willkommen zur Folge 79. 79, genau. Des Newsbildcasters. Podcast. Mit dem Max. Und dem Tobi. Ich denke, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ja, ob das so ein bisschen verwirrend ist immer, aber ich denke, nein. Nein, man sollte uns mittlerweile kennen. Hoffentlich. Und Neueinsteiger werden das noch rausfinden. Nicht wahr? Herr so und so. Herr so und so. Also, ja, keine Ahnung. Mr. F. Ah, Asset Development Gags, ja. Hier aber nochmal einen Gruß an den Olaf, der uns immer schön unser Hardcore-Supporter. Unser Hardcore-Supporter, genau. Ja. Aber auch der Marcel und der Achim, von dem der Whisky ist, den wir heute trinken. Und alle anderen großartigen Hörer. Wir haben euch so lieb. Ja, ja. Irgendwie hast du gerade den Whisky eingeschenkt. Und das Erste, was mir in die Nase kam, die erste Assoziation war Mucosolvan-Hustensaft. Was? Ah. Ja, so ein bisschen. Ja. Mal gucken. Es handelt sich um einen Kill Showman 100% Islay, Third Edition, non-chill filtered, natural colored, 50% Alkohol. Ja, schön. Das Islay Whisky. Hat der Achim uns spendiert, deswegen. Nochmal hier ein Gruß und gibt's jetzt. Ja, oh, ich bin gerade noch nicht so im Podcast-Modus, muss ich sagen. Okay. Ich muss da noch hinkommen. Ja, aber da wird mich ein Schluck Lebenswasser schon hinführen. Sehr, sehr, sehr helle Farbe. Aber ich mag eigentlich auch ganz gern, wenn Whisky so eine sehr leicht helle, so fast, ja, Weißwein, also so kräftiger Weißwein könnte so auch nennen. Hellgelb. Hellgelb. Gelb-Gold. Gelb-Gold, ja, finde ich auch immer schön. Ja. Muss ja nicht immer alles... Alles so super dunkel sein. Super dunkel sein, ja. Mal reinriechen. Also, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist wirklich so ganz zarter Rauch. Ich finde ihn wirklich nicht sehr rauchig so. Dafür sehr... So eine leichte Süße, so ein bisschen so blütenmäßig frische... So ein bisschen Birne vielleicht? Ich weiß nicht. Birne, ja. Ne? Riecht sich schon mal gut an. Riecht sich tatsächlich gut an. Wobei ich ja bei Kilcoman sehr skeptisch bin, weil wir haben ja mal einen auf probiert. Auf der Whisky-Messe. Der war echt Schrott. Der war nix. Ja. Aber das ist jetzt auch schon 3 Jahre her. 3 oder 4 Jahre her. Man soll ja nicht nur einem Whisky eigentlich eine Destille beurteilen. Na doch. Na doch. Prinzipiell. Ja. Ja, was riecht. Oder wolltest du noch? Ja, ich bin gerade. Also, okay. So ist jetzt ein bisschen. Was bin heute auf Zack so? Ah, ich habe einen Film mal riechen und habe beurteilen, alles klar. So. Ja. Okay. Ich schalte einen Gang runter. Ja, und ich gebe dann nochmal Vollgas. Ja, genau. Ich muss einen Gang hochschalten, du einen Gang runter. Okay. Treffen wir uns in der Mitte. Mal gucken. Ja, lass uns mal schmecken hier. Gar nicht so schlecht. Ich finde ihn echt lecker. Ja. Auf den ersten Schluck. Ich fand sehr schmal. So. Also ja, elegant. Elegant. Ja. Zart und elegant. Immer noch recht wenig Torf. Ja, also, aber sehr schön so auch eingewoben. Ja. Also kommt nicht irgendwann einfach, ah ja, hier Torf war ja auch noch drin, ist ja alle Whisky, sondern ja. Ja, aber so eher so eine Süße am Anfang, wo es ja raucht, dann so langsam ganz zart. Oh, jetzt kommt mit so eine richtige Wärme hoch. Geht. Und ja, hinten raus merkst du eben die 50% dann ja, schon an, der wärmt ordentlich, aber ja, und ja, also tatsächlich finde ich da auch Aromen wieder, die ich in der Nase schon hatte. Also auch Birne habe ich da ein Stück weit gehabt. Wieder von so einem leichten Honig eine Süße. Ja, also genau. Sehr, sehr zart und aber auch nicht so ganz knatschsüß, sondern eher so... Ja, durch den Torf so, das Ganze halt noch so ein bisschen angeraut. Also da nicht so knatschig süß ist. Ja, so ein Whisky wie ein Frühlingslagerfeuer. Ein kleines. Ja, ist ja auch frühlingshafte Temperaturen jetzt im Herbst. Ja. In Trier ist irgendwie 20 Grad oder so. Ja, Ja, es ist tatsächlich wieder sehr warm geworden. Ja. Ja, aber in der Nase auch immer noch, also sehr schöne, süße Fruchtaromen. Tatsächlich jetzt aber ein bisschen mehr Rauch in der Nase. Ein bisschen mehr Rauch. Immer noch nicht stark, auch immer irgendwie, der ist mehr im Vordergrund, aber immer noch zart. Weißt du, was ich meine? Also, ja, die wird, also ist schon präsenter. Ja, aber nicht so ein Flatschrauch, sondern ja, auch nicht umsäuselt. So kräftig, sondern so, ja. Ah, sehr schön. Also sehr, wirklich recht filigran, so das Ganze. Genau, ja. Ich probiere nochmal. Der ist wirklich sau lecker. Ich bin am Riechen ein bisschen. Ich finde, der hat auch so eine Waldfrische. Also so ein, ja, so ein Wald, in dem sich so ein bisschen, ja, so ein ganz leichter, sehr feiner, so ein kleiner Harzgeruch, aber wirklich minimalst so, mischt mit ja, so einem leicht feuchten Waldbodengeruch, aber auch so ein bisschen Blüte dazu. Ja. Ich drehe gerade voll ab. Man merkt, ich habe gestern ein bisschen Sandman Overture gelesen. Ich bin jetzt voll in so einem abgespaced Modus. Nee, aber irgendwie, ich assoziiere immer sehr stark beim Whisky trinken. Ja, auf jeden Fall. Damit assoziiere ich das gerade. Ja, aber das sehr, sehr kommt angenehm. Auch gut hin, ja. Aber der ist wirklich sehr lecker. Aber auch, finde ich, so fein frisch, der passt jetzt, wird jetzt nicht zu so einem herbstlichen Waldtag. Das bringe ich damit nicht in Verbindung, ja, sondern tatsächlich so ein bisschen so ein frühlingshafter Erst Tag. Eher Frühling, ja. Er ist wirklich sehr gut. Ja. Mhm. Ich finde ihn ausgesprochen lecker gerade. Ist wirklich sehr gut, ja. Also, auch wie, ja, viele Kanadier hat mich schon öfter, aber auch wie rund alles zusammenpasst. So. Passt wirklich gut, nichts stört, mhm, so, nichts eckt irgendwie raus oder eckt an. Nee, der ist einfach wunderbar rund, ohne langweilig zu sein. Also nicht so, weil das bisschen Rauch und die doch schon kräftige Alkoholnote durch die 5% eben geben dem so die notwendigen Ecken. Aber alles ist sehr schön miteinander ja, verknüpft und verbunden und schmeckt deswegen sehr, sehr gut. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch seit langem das Beste, was wir im Podcast hatten. Ja, ich glaube auch. Gut, dass wir uns den für den letzten Whisky der drei Geschenkten von Achim. Ja. Ich finde ganz interessant, beim ersten Mal nochmal die Nase reinhalten ins Glas nach einem Schluck, hat er ganz kurz so ein bisschen eine medizinische Note. Aber ja, die verfliegt sehr schnell. Die verfliegt sehr schnell, das stimmt. Aber immer so ganz kurz hat er so eine leicht, ja, wirklich sehr, sehr zarte auch, aber leicht so eine jodige, klasse, medizinische, ja, Note. Aber die sehr geht weg, wenn du tiefer reinriechst. Mhm. Und dann, ja, kommen wieder die Aromen hoch, die wir die ganze Zeit beschrieben haben. Und wir wiederholen uns, glaube ich, gerade sehr stark, aber der ist macht einfach lecker, irgendwie, ja, Spaß. Macht so. Spaß, der Whisky, also, ja. Schön. Lässt sich Kilcommon aber, glaube ich, auch sehr gut bezahlen. Mhm. Ich glaube, der ist, glaube ich, noch nicht an den 100, also noch nicht an den 100, aber, oder noch nicht über den 100, aber an den 100. Ja. So. Ja, jetzt kaufe ich ja eh momentan keinen teuren Whisky, aber schon gar nicht im Bereich, oder allgemein kaufe ich gerade nicht viel Whisky und schon gar nicht im höherpreisigen Segment. Also 100 sind ja leider Gottes auch noch nicht hochpreisiges Segment bei. Ja, für uns schon. Whisky aber für uns ja, aber allgemein einfach nicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bezahle so viel Geld für eine Flasche Whisky und krieg dann die Flasche Whisky, würde ich mich zumindest nicht ärgern. Ja, weil der ist auf ich jeden Fall sein Geld wert. Halt aktuell einfach nicht machen. Allgemein nicht, aber der, finde ich, ist das Geld schon wert. Ja. Ja. Cool. Das stimmt, der ist wirklich cool. Schön. Mhm. Ja. Ich bin ganz angetan gerade, ja. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja, aber noch weiß nicht, zwei Monate, dann kriege ich ja endlos viel Gehalt. Ach so, ja. Ja. Und dann schmeiße ich mit Whisky und Weinflaschen nur so um mich. Nachdem du sie ausgetrunken hast. Nachdem ich sie ausgetrunken Obwohl, ich glaube, wenn ich so eine Flasche so Whisky schön, getrunken habe. So richtig, ja, dann schön erst teuren Wein und Whisky trinken und dann die Flasche als Molotow-Cocktails Richtung Polizei schmeißen. Ja, ja. Genau. Okay. Muss ja auch brennen auf den Straßen. Rebellisches Establishment, nennt man das an. Okay. Aber ich habe ja tatsächlich in 2 Wochen meine schriftliche Prüfung. Dann ist das Leid endlich bald rum. Das Ausbildungsleid. Bin auch schon ganz aufgeregt. Ja, ja, sitzt als nervliches Wrack schon neben mir. Ja, ist halt, also ich habe eher noch von der praktischen so ein bisschen Bammel, wobei ich denke, dass ich das auch gut hinkriege. Aber unsere theoretische ist halt wie so ein... Ist die praktische bei euch einfach, man muss 2 Flaschen Wein trinken und dann noch mit dem Traktor durch Hänger genau. fahren. Ja, genau so ist das. Kann ich verstehen, da ist ja auch ein bisschen Angst vor, ja. Aber die schriftliche ist tatsächlich so ein bisschen aufgebaut wie so ein Führerschein-Fragebogen. Echt? Ja, halt so ein Multiple-Choice-Katalog. Ja, gut, Multiple-Choice hast du ja aber an Universitäten auch viel. Also, Multiple-Choice-Fragen müssen auch nicht unbedingt immer einfach sein. Nee, ist nicht immer, aber manchmal schon. Sind da auch so Bilder immer drauf? Nee, gibt so ein paar Sachen, die du ablesen kannst oder so oder erklären musst, bildlich. Ja, ich mache mir jetzt nicht so Stress, muss ich sagen. Okay. Ja. Ich glaube auch, dass du das auf die Reihe bekommst. Ja, ich denke auch. Also ich habe auch schon so ein paar alte Bögen gemacht, sage ich mal, und habe alle, jetzt ohne, dass ich mit dem Lernen richtig angefangen habe, alle mit einer 2 gut bestanden. So. Also, und das ist ja schon eine recht okay Note. So. Gut. Gut. So. Allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland. Ja, und praktisch wird halt auch klappen. Also, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Mhm. Und dann bin ich bald fertig, endlich. Dann geht's weiter mit Meister und anderen Weiterbildungen. Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen, genau. LLL. Ist das so ein Uni-Konzept bei euch Pädagogen? Ja, das gibt's schon so ein bisschen als Konzept, so in Weiterbildungssachen und so. Also lebenslanges Lernen. Ja, aber so Weiterbildung finde ich auch sau wichtig. Also, weil. Ja, also ist ja auch in allen Bereichen wichtig so. Also ich stell mir auch auf gar keinen Fall vor, so, ja, ich habe jetzt die Abschlussprüfung und dann war das so. Weil, also du weißt ja jetzt alles. Ja, was will man denn mehr? Willst du nicht irgendwann in 20, 30 Jahren der sein, der immer noch den gleichen Blödsinn von vor 20, 30 Jahren erzählt? Nee, das war ab, wir haben das damals so gelernt, das geht heute auch noch so. Das ist so. Das ist immer noch so, ja. Ja, aber gut, wer weiß, was in 20, 30 Jahren hier noch... Da wird ja nur noch der Islam gelehrt hier. Ja. Und arabische Zahlen, ganz schlimm. Sehr gut, ja. Mann, ja. Ach, da hat schon jemand bestimmt, hat doch bestimmt jemand als Umfrage hast gemacht, du das oder? Gesehen irgendwie, dass sich Leute darüber beschweren, dass irgendwie auch jetzt arabische Zahlen. Ich habe gedacht, Reporter von Satire-Magazinen hätten das jetzt gezielt so nachgefragt. So. Ach so, ja, was hatten Sie davon, dass jetzt nur noch arabische Zahlen? Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele dumme Leute sehr dumm darauf reagieren. So. Ja, aber ich meine. Aber auf der Straße findest du ja zu jedem Thema irgendeinen, der keine Ahnung hat. Aber ich wette, ihr Alter in römischen Zahlen könnten sie aber nicht schreiben. Nee. Das ist aber auch echt lang, so. Kommt halt aufs Alter an. Ja, aber ich sag mal, du bist so Mitte 30. Mitte 13. X dreifach I. Ja, aber 25 geht auch noch. Geht auch noch, ja. 30 ist nochmal. Weil das, dann kommt irgendwie was anderes. Bis 30 ne? ist nicht Triple X. Ein Kalor nach dem anderen. Ist 30, ne, M nicht, M ist glaube ich 100 oder so, oder 1000 sogar. Ich weiß nicht. M ist aber auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, siehste? Wir, kein Wunder, dass die gute Kultur hier verloren geht, wenn wir nicht mal römische Zahlen. Bis 1000 aufsagen über können. Über 1000 können. Ja, lustig. Ja. Auf jeden Fall. habe ich schon viele Seminare für nächstes Jahr geplant. Okay. Ja, die vielleicht auch uns zugutekommen. Eins geht zum Beispiel über Werben mit Social Media und Marketing und so ein Kram. Dann werdet ihr eingelullt in mein Werbemarketing-Podcast-Konzept und könnt euch nicht mehr wehren und jeder Hörer giert nur noch so nach neuesten Folgen. Aber ist ja jetzt auch schon so, ja. Sind nur noch nicht so viele Hörer. Wir müssen ja nicht an unserer Kundenbindung arbeiten, sondern an der Kundenneuakquirierung. Ach so, ja, ja. Wo wir dabei sind, bald gibt es einen neuen Podcast mit uns zwei plus einer weiteren Person. Um das so richtig geil anzuteasern, sage ich nicht mehr dazu. Wow. Ja. Können wir das Mikrofon kurz hinfallen lassen? Also Bock. Und das Mic zu droppen. Okay. Ja. Schön. Wir haben ja letzte Woche schon drüber spekuliert. Ja, ich glaube davor auch. Ja, oder vorletzte. Ja. Ja, kriegen wir schon hin. Klar. Alle sind jetzt wahnsinnig gespannt. Wir machen aber jetzt die nächste Dreiviertelstunde noch so Andeutungen, Tippeln um dieses Podcast-Projekt drumherum. Wir haben machen ja auch beim Podcast-Wichteln dieses Jahr auch das mit. Ja. Da haben wir auch jetzt unseren Lospartner gekriegt. Mhm. Und es könnte interessant werden. Ja. So. Ich glaube auch. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt noch nicht... Ich habe heute mal reingehört, aber ich bin so ein bisschen gesprungen, denn die letzte Folge dieses Podcasts war über 2 Stunden lang. Habe ich jetzt nicht ganz gehört, aber ja. Kriegen wir war auf jeden Fall interessant. Klar. Kommt im Dezember. Ist sogar tatsächlich... also ist jetzt nicht so ein weites, neues Feld, was wir da gehen. Nö. Ich glaube, kriegen wir hin, 2 Stunden zu füllen oder so. Ja, auf jeden Fall. Cool. Demnächst dann mehr dazu. Das heißt aber auch, dass wir bewichtelt werden. Und daraus bin ich wirklich sehr gespannt, welche Idioten, Unsidioten nachidiotisieren müssen. Hast du das schön gesagt? Ja. Vor allem, was für ein unser Podcast knüpft ja immer dran, dass Leute noch Schnaps trinken müssen. So. Ja. Schön. Das hatten wir ja vor 2 Jahren, haben wir auch, gell? Ja. Haben sogar 2 Leute auch Schnaps getrunken. Es gab aber irgendwas ganz Gräuliches. So. Ja, also. Ja gut, also ich meine, es wird jetzt tatsächlich, wenn ich, wird ja auch nicht einfach für einen Pottwichtel-Podcast. So ein Flasch Whisky. Andererseits, ja. Mittlerweile hat doch eigentlich auch jeder so einen Whisky-Idioten wie uns in der im Freundeskreis. Ja, oder? Denk mal so. So ein Whisky-Intellektuell. In so intellektuellen Podcast-Kreisen, in denen sich auch das Pottwichteln bewegt. Was denn? Ja, nee. Ja, aber... Ja, eigentlich hat doch jeder irgend so ein... Oh, ich trinke auch so Whisky. So jemand hat man eigentlich im Freundeskreis. Ja. Unser Freundeskreis hat uns. Ja. Hat direkt 2 davon. Gelb, die haben so richtig so gelitten. Richtig gelitten. Oh, nee, ich kann den Whisky nicht auf Eis trinken. Gib mir mal ein richtiges Glas. Sehr gut. Ja. Ja, jetzt haben wir uns schon mehr selbst gedisst, als dass die Pottwichtel-Menschen wahrscheinlich jemals könnten. Ja. Wo wir bei Wichteln sind, ich habe auch noch eine sehr schöne Wichtel-Aktion gefunden. Okay. Also eigentlich hasse ich Wichteln. So. Ja, eigentlich hasse ich Wichteln. Und deswegen bin ich dieses Jahr nur bei 17 verschiedenen Wichtel-Aktionen aktiv. Wenn du jetzt irgendwie so dummen Scheiß in deiner Schulklasse rumschickst, verschenkst, natürlich. So weißt du, das ist halt voll der Schrott. Aber ich habe, irgendwie bin ich da im Internet drüber gestolpert, es gibt das Weinwichteln. Mhm. Das heißt, du trägst dich halt einfach da ein mit deiner Adresse und du schickst halt irgendjemandem dann eine Flasche Wein von einem, also Handmade-Wein, also irgendeinem Winzer um die Ecke oder... Flasche Herres-Sekt. Ja. Ist ja um die Ecke. Eine Flasche Hugo. Stell mal vor, musst du eigentlich so 2 Pakete schicken. Erst hat eine und dann ist der sehr, sehr... Ja, egal. Ja, auf jeden Fall wirst du dann eingetragen und kriegst eine Flasche Wein und verschickst eine Flasche Wein und das finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt auch international, wobei ich jetzt aber auch mich nur für national eingetragen habe, weil ich dachte... Nur national ist radikal. Oh, okay. Also, ja. Okay. Jetzt ist die Chance klein, dass jemand unseren Podcast hört und von dir bewichtelt wird. Weißt du, was du für einen Wein verschickst? Ja, ich werde wohl was vom Weingut Fürst aus Metzdorf an der Sauer verschicken. Fürstliche Idee. Eine fürstliche Idee. Nee, weil ich hatte erst gedacht, hier Lauer aus Eil. Mhm. Aber dann dachte ich, Fürst ist nicht so bekannt und auch sehr geil und ja. Dann sollte man irgendwie diese kleineren Winzer featuren. Das heißt nicht so klein, der hat auch 13 Hektar, aber ist das auch so doppelt so viel wie der Moseldurchschnitt. Okay. Ja. Ja. Krass. Aber Lauer, sag ich mal, den kennt man ja eher. Also den findet man ja bestimmt auch eher mal irgendwo. Ja. Also eine Lauer fast 3 Flasche könnte ich mir eigentlich auch nochmal kaufen. Die geht immer. Die geht immer. Ja. Mal so Moins. Flasch Wein. Ja. Gut. So viel dazu. Mehr Spannendes ist auch, glaube ich, nicht passiert bei mir diese Woche. Hast du dich mit Wichtelaktionen über Wasser gehalten und dann noch ein bisschen gezockt, ein bisschen gelesen. Also ich habe ein neues Buch angefangen und das alte endlich fertig nach einem halben Jahr oder so. War das der letzte Teil? Genau, letzte Teil der Southland Reach Trilogie. Mhm. Erste Buch, wirklich absolut überragend. Ja. Wirklich ultra geil. Zweite war schon eher so nicht so. Mhm. Und der dritte war, habe ich auch nur zu Ende gelesen, um es dann zu Ende zu lesen. Okay. Ja, hört sich so an. Also ist auch ganz echt der Grund, würde ich niemals anfangen zu lesen. Ja. Einfach. Genau ja. Der gleiche Grund, warum ich niemals House of Cards gucken werde, weil ich schon von Leuten gehört habe, erste Staffel ist mega geil, und danach zweite ist ein bisschen schwächer und dritte, er ist schon gar nicht mehr so gut. Ja, kann ich auch nicht empfehlen, das zu lesen. Dann so, denke ich mir, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja. Irgendwie. Also ich lasse mich da vielleicht also ein Stück weit beeinflussen, kann natürlich trotzdem sein, dass sich das irgendwas wann mal also durch einen Zufall ergibt, aber unwahrscheinlich. Einfach weil, ja gut, ich ist auch die, auch ganz ehrlich, ey, so Reihen rum, also die sind so oft auch nicht so geil einfach. Nee, da geht den Leuten hinten raus so, dann ziehen sie halt eine geile neue Idee auf und in den ersten Büchern ist es super faszinierend, weil alles neu ist, aber hinten raus geht dann so die Story-Luft so ein bisschen verloren. Ja, war da auch. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall angefangen, Terry Pratchett zu lesen. Aha, das ist aber auch ja ganz gern mal so eine Endlosgeschichte. Ja. Ja, da kannst du aber auch 9 Leute zu fragen, wo du anfangen sollst mit den Scheiben Weltroman, kriegst 27 verschiedene Antworten. Also ich habe jetzt einfach, ich werde jetzt diese Zauberer-Reihe lesen, diesen Windswind, oder wie der heißt? Windswind. Weißwind? Da ist nur ein N drin. Ah. Windswind, ja, so. Bin auch mit dem ersten Roman halt durch und ist auch echt einfach ziemlich gut so. Also ja, hab ich auch schon gehört. Ist halt, ich mich auch mal mit beschäftigt. Ist halt so ein bisschen lustige Fantasy, die das halt so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, halt muss super geil sein. Da ist ja wirklich über 30 Romane. Ist wirklich sauber. Der Vorteil ist natürlich, nicht für ihn, aber für mich, der ist ja vor der Zeit gestorben. Das heißt, bis in alle Ewigkeit wird diese Scheibenwelt-Saga in der jetzigen Form vorlesen. Das heißt, ich habe noch viel Zeit und da wird nicht immer noch mehr dazu kommen. Ich lese die auch nicht auf dem Kindle, sondern als Buch. Physisches Buch. So. Okay. Und die kann man ja auch durchaus mal ausleihen. So. Das stimmt tatsächlich, aber dann habe ich jetzt erstmal noch andere Sachen. Ja, ich habe ja immer noch nicht viel weiter gelesen bei Neverwhere. Neverwhere, jetzt stimmt. Habe ich Sandman Overture noch hier liegen und habe mir noch Top 10 bestellt. What's Top 10? Wollte ich eben fragen. Superhelden-Destruktions-Comic von Alan Moore. Ah. Also ein bisschen wie Watchmen. Also ich glaube, kam vor Watchmen. Soll aber auch sehr gut und vor allen Dingen super unterhaltsam sein. Und Alan Moore ist halt Alan Moore. Ja, das ist ja cool. Weil auch ein Comic gibt, hat gesammelt in einem Band. So. Ja, deswegen habe ich auch noch viele auf der Wunschliste. Mal mitbestellt, weil ich wollte nicht nochmal eine Comic-Reihe wieder direkt anfangen, die mich auch wieder verpflichtet, da irgendwie mal nachzulaufen. Ja. Leider sind Comics doch eher so in Reihen angelegt. Ja, und auch doch eher nicht so ganz günstig. Ja, also schon so ein Luxus. Schon so meist irgendwas, also so, die kosten am meisten irgendwie so 15, 16, 17, 18, 19, 20 Euro. An, ja. Ich sag mal so um die 20. So. Ganz gern mal, ja. Wobei ich ja auch noch diesen Ultra Ascended auch von Alan Moore, diesen super krass schlimmen Lost Girls Comic oder wie er heißt. Ach so. Der kostet irgendwie einen Fuffi. Okay. Aber soll halt super krass sein und sehr explizite Darstellung. Okay. Der ist auf jeden Fall auch von Alan Moore. Ich habe den noch nicht gelesen, auch nicht gekauft oder so. Der steht. Oh, meine Comic-Wunschliste ist aber auch. Meine Endlos, ist auf Amazon nur bei 55 Dingern und da habe ich von vielen Serien nur den ersten Band reingelegt. Genau, ja, so ist das bei mir ähnlich. Nur das das noch im Hinterkopf habe, das könnte man ja, ja mal lesen. Ah, die Serie, ja, ja. Ja, ist so eine Sache. Also ich habe eben auch keine Comics mehr davor gekauft. Das letzte Mal ist bestimmt tatsächlich ein Dreivierteljahr her. Ja, ja, bei mir ist halt gerade, wie gesagt, wir haben halt gerade diese Winterreifen-Geschichte gekauft, deswegen ist es gerade ein bisschen mau. Deswegen komme ich auch gerade gamesmäßig nicht so wirklich hinterher. Ich würde mir eigentlich ganz gerne Star Wars Battlefront holen nächste Woche. Ja, aber ich muss mal noch gucken, wie ich das so finanziell mache. Ja, tatsächlich habe ich, also Sandman hätte ich jetzt auch so gekauft, aber den Top Ten habe ich nur mitbestellt, weil ich, weil mir aufgefallen ist, dass auf ein Konzert, wo ich hingehen wollte, nicht hingehen kann, weil ich da nicht da bin. Ah. Und dann habe ich gedacht, ach, dann gebe ich das Geld direkt los. Also direkt das Geld war schon verplant, sagen wir es mal so. Und da habe ich gedacht, okay, dann, ja. Ja, ich sag mal, geht ja noch. Geht gut, ja den Sandman-Comic, den habe ich auch bestellt, den Overture. Ja. Wobei ich ja immer noch, ich bin jetzt, glaube ich, im fünften Band des normalen Sandman dran. Dann kann man den aber, glaube ich, auch schon lesen. Also das ist ja eigentlich ein Prequel, ja, aber ich glaube, man will halt erst die anderen sehr, sehr davon, den im Anschluss zu lesen. Ja. Oder irgendwann, zumindest wenn man so ein bisschen mit den Charakteren vertraut ist. Wo ich auch so richtig Bock drauf habe, ist diese Auskopplung mit Death mal noch zu lesen. Mhm. Aber ich will gar nicht so viel über Sandman-Comics reden. Hint auf den anderen neuen. Das ist ja schon. Ja. Zu viel Top. Ja, okay. Dann wechseln wir schnell das Thema. Ja, du hast bestimmt noch ein spannendes Thema ein diese Woche. Spannendes Thema oder diese ein Woche. Spannendes Erlebnis dieser Woche. Ja, spannendes Erlebnis ist vielleicht übertrieben, aber wichtiges Ereignis und zwar. Du bist schwanger. Ja, nee, nicht jetzt. Persönlich bezogen auf mich, sondern auf uns alle. Oh. Oh. Nee, wissen ja, haben vermutlich die meisten mitbekommen, die unseren Podcast hören, dass Helmut Schmidt gestorben ist. Ja, stimmt. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Also irgendwie, jetzt haben wir ja den aktiven Politiker Helmut Schmidt nicht mehr so mitbekommen. Das war ja doch durchaus vor unserer Zeit, aber trotzdem, wie bei so vielen Leuten, auch unsere Generation, du bist auch noch der Generation vorher, war ja trotzdem irgendwie immer so eine Figur. Also für mich hat er immer das dargestellt, was Politiker heute nicht mehr sind. Ja. Ich aber schon irgendwie gerne hätte. Also um das mal mit, dann wird es immer gerne mit, ja, Charakter. Aber das ist ja so ein Charakter, finde ich manchmal ein bisschen beliebiges Wort. So. Ja, er hat dann einfach... Ich zu seinen Meinungen, Stellungen bezogen und die auch fest und nach außen hin gezeigt. So. Richtig. Und hat ja Standhaftigkeit und seine Meinung vertreten, aber auch und auch gerne aber über Meinungen diskutiert, auch wenn die anders waren als seine eigene Meinung, ohne dass er zwangsläufig wusste, da muss dann später eine Kompromissmeinung rauskommen. Ja. Weil das ist ja so einfach nicht. Ja. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute immer, also es gibt ja so Leute, die sind in einer gewissen Hinsicht konfliktscheu dahingehend, dass sie gehen irgendwie so, Sachen müssen sie immer aufklären. Und es kann keine Meinungsverschiedenheit geben, die bestehen bleibt. Weil in manchen Sachen ist man einfach unterschiedlicher Meinung. Ja. Und es ist für mich kein Problem, solange die Meinung des anderen jetzt keine untragbare Scheißmeinung ist. Wie? Ja. Und dann da raus. Die Asylanten nehmen den Flüchtlingen die Plätze weg. So. Ja. Ja, also ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, die können ja, aber die Asylanten nehmen denen die Plätze weg. Ja. So, aber um zum Thema zurückzukommen, ja, und irgendwie, also tatsächlich auch so ein bisschen das Gegenteil oder ganz krasser Kontrast finde ich zu Angela Merkel, weil Angela Merkel kann halt sehr gut verwalten, aber die steht für nichts. Ja, das stimmt. Also Angela Merkel hat auch gefühlt in ihrer Kanzlerschaft noch nie konkret Position bezogen. Die hat halt immer weiter verwaltet. Kam zumindest bei mir so an. Ja, also, finde ich auch. Also so richtig mal auf den Tisch gehauen hat die ja nie. So. Oder mal gesagt, ja jetzt also, ist schon so ist das jetzt. Ja, sondern immer richtig. So. Also... Und ja, keine Ahnung. Er hat immer nur Ministern ihr Vertrauen ausgesprochen. Ja, zum Beispiel. Also so eine Geschichte wie Ja, kann tatsächlich auch sein, dass die politische Kultur da einfach gewandelt hat, aber so eine Sache wie ein NATO-Doppelbeschluss gegen die vorherrschende Meinung in der eigenen Partei durchzubringen, ist, glaube ich, ja. Heutzutage, wenn irgendwie in der eigenen Partei andere Meinungen sind, dann wird immer ganz schnell ganz viel Personal gewechselt. Ja, gefühlt, so. Da ist und, ist mal direkt weg. So. Ja. Deswegen, ja, sehr schade. Also, und ja, keine Ahnung. Also ich weiß, ich habe mir dann auch gestern die Sonderausgabe der Zeit gekauft. Einfach, weil ich auch trotzdem gemerkt habe, so, klar, der steht, Helmut Schmidt steht für mich dafür, aber ich weiß jetzt gar nicht so krass, ja, wie Helmut Schmidt. Also das kriegst du jetzt auch aus der Sonderbeilage nicht, natürlich nicht zusammen, weil da ganz viel so Nachrufsachen sind, aber ich habe gedacht, das war ein Anfang. So. Ja. Weil er auch einfach als Persönlichkeit interessant ist. Weil ich glaube, also ich glaube, das ist auch nicht immer einfach gewesen, mit dem umzugehen, genau aus dem Grund, weil der eben sehr, sehr stark eben auf seinem Standpunkt geblieben ist auch und natürlich auch unfassbar intelligent war und argumentativ den meisten Leuten wahrscheinlich einfach krass überlegen war. Ja. Und das für viele Leute wahrscheinlich super anstrengend auch war. Aber trotzdem, und er hat ja halt einfach sehr viel, er war sehr pragmatisch auch, also er hat ja auch in vielen Krisensituationen regiert und ist halt sehr pragmatisch damit umgegangen. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, er war ja auch irgendwie so überlebensgroß nach seiner Karriere. Ja, schon. Und hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, ja, war halt so eine Instanz, keine Ahnung, der Helmut Schmidt, auch wenn man ja noch im Fernsehen oder so erlebt hat, war ja schon immer sehr, ja, wie soll man sagen, alle anderen war sehr ehrfürchtig und sehr, ja. Ja, er war halt einfach, ja, eine sehr eindrucksvolle Person, so kann man ja, das vielleicht auf jeden Fall ausdrücken. Mhm. Vielleicht noch eine kleine persönliche Anekdote hinzuzufügen, was es auch bei mir natürlich geprägt hat, ist jetzt ungefähr knappe 10 Jahre her. Und da war ich damals bei meiner damaligen Freundin bei denen zu Hause, wie öfter, und die hatten die Eltern irgendwie Bekannte da. Und der Mann kam auch aus Hamburg und der Vater von ihm war irgendwie glaube ich, wichtigste hier in der Hafenbehörde oder so in Hamburg zu Zeiten der großen Flut, wo ja Helmut Schmidt als Innensenator damals, glaube ich, zum ersten Mal so seine Krisen Qualitäten so unter Beweis stellen konnte, sag ich mal, und da ja auch sehr pragmatisch einfach gehandelt hat und Sachen in die Wege geleitet hat. Und obwohl ich das jetzt natürlich einfach 10 Jahre später nicht mehr so direkt präsent habe, aber die Erzählung, die er halt aus seiner also tatsächlich dann auch aus erster Hand, weil er da schon irgendwie als Kind mit dabei war, so erzählt hat, es war halt auch sehr beeindruckend. So. Es hat das mitgeprägt. Ohne, dass ich das jetzt noch so zusammenkriegen würde, aber es hat dieses Bild auch so mit eingesetzt, ja. Krass. Das heißt, ja, auf jeden Fall. Wäre schade, wenn ich jetzt rauchen würde, dann würden wir uns jetzt im Podcast eine Kippe anmachen. Bleiben wir bei Whisky. So muss es ein rauchiger Whisky sein. Ist ja dann auch schon krass. Eigentlich sollte man direkt anfangen, es viel ungesünder zu leben, wenn man sieht, dass Leute wie auch fast 100 Jahre alt werden können, die eine Kippe an die andere rauchen, ständig Kaffee mit viel Baileys drin trinken. Und ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Rauchen ist jetzt nicht so... Lieber gesund bleiben. Nee, rauchen ist auch... Aber auch irgendwie krass, er durfte überall immer noch rauchen und so. Ja. Ja. Sonst ist er halt einfach auch nicht dahin gegangen. Aber auch eine Sache, die ich mir überlegt habe, da habe ich mir überlegt, haben wir in Deutschland, also weil ich dann so kanzlermäßig durchgegangen bin, und klar kann man jetzt bestimmte Bundeskanzler, du kannst halt an jedem Bundeskanzler natürlich auch was kritisieren oder, sag ich mal, Schwächen finden. Ja. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, irgendwie so richtig krass in die Scheiße gegriffen. Ja. Haben wir seit dem Krieg in Deutschland eigentlich nicht mehr. Nee, ging schon so. Wir sind echt verhältnismäßig gut regiert worden, vor allen Dingen, wenn du dich halt mal so umguckst. Also, er hat halt wenigstens keinen Berlusconi. Und wir hatten nicht mal irgendwie einen Sarkozy oder so. Also, ja, keine Ahnung. Oder ja, John, also John Cameron oder so, dann George Bush, also irgendwo. Ja, so ganz ich, kacke ging war nicht, ne? Nee, so ganz katastrophal, so ein richtiger Scheißidiot war bisher hier noch nicht Regierungschef seit dem Zweiten Weltkrieg, verständlich, aber ja. Ist mir dann auch mal so aufgefallen, auch wenn man ja manchmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, und so ganz, ganz, ganz, ganz krass schlimm war es noch nicht, noch, wer weiß. Wie viele Amtsperiode hat die Merkel jetzt? Die dritte, zweite? Ja, eben und, ja, 2005 bis 9. Bis 9 und dann? Bis 13 bis, ist jetzt der dritte. Ja. Richtig, richtig. Oder? Ja, doch, klar. Ja, doch. Da ist ja auch dann bald schon wieder Wahl. Jetzt 13 ist. Ja, in 2 Jahren. Ja, das geht ja schnell rum. 2 Jahre, ja, gut. Ja. Klar. So politische Themen, ja. Eins. Ja, eins. Und dafür muss einer der größten Politiker unseres Landes sterben, damit wir immer politisch werden hier. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, was haben wir sonst noch? Ich weiß nicht, du, ich bin also, schon. Achso, ich muss das Gewicht des Podcasts auf meine Schultern hieven. Ja. Ich wurde heute tatsächlich nicht erkannt auf der Straße eben, als ich zu dir gelaufen bin, wegen meinem Bart. Von wem? Ja, einer Bekannten von früher, aber. Achso, okay. Lustig, oder? Ja. Also ich habe die oben vom Kopf weggenommen. Ich habe die von hier, genau. Hingeklebt. Ah. Sehr flauschig. Sehr flauschig. Der Bart, ja. Ja. Ne, du. Achso, ja, ja. Das auch. Ja, was gibt's noch für wöchentliche Star Wars News? Eigentlich, das ist ja auch so ein Trend. Jetzt geht's auf den Film zu und überall gibt's wöchentliche Star Wars News und so. This week in Star Wars. Echt? Ich bin da irgendwie ziemlich verschont von so. Okay. Naja, es hört manchmal Medienco-Podcaster ist drin. Ah, ja, der ist aber auch gut. Kommt auch ab und zu vor. Ja, es war jetzt vielleicht so übertrieben, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ach so, doch so gut heute die Themen. Doch so gut heute die Themen. Beute. Miau, miau, miau. Miau, nein, für den Rest der Folge. Ja, habt ihr Bock auf 10 Minuten? Miau, miau, miau. Ich bin so am Fahnden, weil ich habe gedacht, ich hätte noch irgendwas, aber irgendwie. Können wir ja nachher rausschneiden. Ja. Wobei, ja, genau, tendenziell zeigt es ja immer, wenn jemand in einem Podcast sagt, können wir nachher rausschneiden, dann findet das nicht statt. Ich habe nochmal angefangen, Band of Brothers zu gucken. Ah ja, das habe ich auch ja irgendwie dieses Jahr mal nochmal geguckt mit Sabrina. Ja. Und ist einfach schon so eine verdammt geile Serie. Ja, also ich habe jetzt nur 2 Folgen geguckt. Also dann sind sie ja schon gelandet quasi. Genau. Also ja, fast. Ist immer noch sehr, sehr eindrücklich und irgendwie, ja, keine, also drauf gekommen bin ich, weil im neuen Call of Duty ein Level ist, wo man quasi, aber nicht wirklich in Bastogne landet. Also. Ah, okay. Schon so die gleiche Umgebung wie im Zweiten Weltkrieg, aber nicht, ja, nicht genau da landet und nicht die gleichen Waffen hat sozusagen. Also es ist nicht genau das Gleiche, sondern es ist halt so ein bisschen simuliert. Aber es ist schon Bastogne. Und dann habe ich gedacht, ey, Band of Brothers, könnte ich immer noch mal gucken. Ja, und dann habe ich es noch mal reingeguckt. Und es ist schon sehr, sehr gut. Ja, ist einfach eine saugute Serie. Und, ach, so ein Zweite Weltkriegs-Shooter-Game wäre auch noch mal ja. Geil. So ein Brothers in Arms. Also finde ich tatsächlich halt auch immer, also auch, keine Ahnung, Dokumentationen, also jetzt mal nicht unbedingt N24, Guido Knopf, Riesenpanzer, die wir Dokumentationen oder so, aber allgemein so, Zweiter Weltkrieg ist schon irgendwie spannend als Thema auch so. Ist aber auch, und da wieder ein Thema, allgemein ist ja Krieg und so, also tatsächliches Erleben im Krieg, Soldaten erleben im Krieg ist ja schon so ein relativ so ein Ding, was eher Männer interessiert. Wo ich einfach auch der Meinung bin, das hat halt ganz viel damit zu tun. Also ich glaube, dass es für alle Generationen, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen in Deutschland, weil ja dann Deutschland keinen Krieg mehr geführt hat, Gott sei Dank, das immer noch als Frage oder als Szenario hinterherhängt oder immer als so eine Möglichkeit, weil wären wir jetzt damals, müssten wir auch in den Krieg ziehen. So. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt einfach so, glaube ich, das, also für ganz viele zumindest, macht es auch so ein bisschen eine Faszination aus, sag ich mal, sich damit auseinanderzusetzen. Weil man es halt trotzdem wissen will, weil man einfach potenziell in der gleichen Situation gewesen wäre, wenn man halt einfach 60 Jahre früher. 60 Jahre früher, dann hättest du halt keine Wahl gehabt, dann hättest du müssen. Genau, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es so faszinierend. Weil, ja, anders kann ich mir nicht erklären. So, und ja, weiß, also ich finde es halt auch immer noch so als Szenario eindringlicher als alles fiktive, kriegsmäßige oder halt ja, Dinge, die jetzt auch weniger halt Verbindung haben zu Deutschland zum Beispiel. Einfach, weil es halt weiter weg ist von meiner Realität. Ja, klar. Wenn aber jetzt in irgendeinem Black Hawk Down amerikanische Soldaten in Somalia aufräumen, dann ist das, nicht ist das so einfach nah ein Szenario, was eh nicht für mich wäre, weil das sind A, Amerikaner und B, professionelle Soldaten, also ist ja eine Berufsarmee. Ja, und dementsprechend einfach ganz weit weg von dem. Aber Zweite Weltkriegssachen, wie gesagt, wären halt für mich vom Belang gewesen, wenn es einfach viel früher geboren worden wäre. Und darauf hab ich ja relativ wenig Einfluss. Ja, und hätte gehabt. Ist natürlich auch krass, wenn du dann so Sachen wie Band of Brothers oder so siehst und du siehst halt, die sind dann quasi an Orten oder Dokus darüber, die sind an Orten, die jetzt so nicht sehr weit weg von uns sind. So Bastogne oder so ist ja 2 Stunden Fahrt von hier so. Ist ja, bist ja schnell da. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich immer krass. Oder wenn du auf Erste Weltkriegssachen guckst und dann Verdun oder so, ist ja auch, das ist ja quasi hier um die Ecke. Ja. Also, und dann denkst du immer so, puh, wenn ich jetzt hier 60 Jahre vorher hier sitzen würde, dann wäre es schwierig. So. Ja. Ja, und da trifft einen natürlich dann in einem ganz anderen Bezug, als wenn jetzt um irgendwelche Kriege im Mittleren Osten gehen. Mittleren Osten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Die Serie ist sehr gut gemacht dahingehend, also sie begleitet ja quasi die Easy Company durch ihre unterschiedlichen Stationen an der Westfront vom D-Day im Hinterland als Fallschirmspringer, wo sie reinspringen, Operation Market Garden, Bastogne, dann runter nach Bayern. Also klar, das ist natürlich, es basiert schon auf einer wahren Geschichte von einem Buch, das jemand geschrieben hat, der aber irgendwie wohl auch ein bisschen als Plagiator entlarvt worden ist. Also die Fakten sind schon wahr, aber der Typ hat sich das halt irgendwie ein bisschen zusammengeklaut oder so. Aber tatsächlich ist das schon alles relativ nah an der Wahrheit und zeigt halt gut so auch diesen Zusammenhalt in der Kompanie. Während dem Krieg ist jetzt weniger reflektiert, was die Darstellung der Deutschen angeht. Ja, so. Also ist halt schon sehr pro-amerikanisch natürlich. Ja, also sehr einseitig gezeigt, aber halt eben auch mit einem nicht unbedingt eine Herangehensweise, die einen Fokus drauf legt, eine differenzierte Darstellung von einem Krieg allgemein zu erzeugen und da jeder Partei gerecht zu werden, sondern eben sehr stark reinzoomt auf die Darstellung und den das Zusammenleben, den Zusammenhalt und das Erleben von dem, was irgendwie ja die Kompanie dann so mitmacht. Und das ist in manchen, ich habe jetzt 2 Folgen geguckt, aber die Bastogne-Folge, da freue ich mich nicht drauf. Ja. Da wird einem tatsächlich auch kalt beim Gucken. Also die sitzen da in ihren scheiß Schützencremen und Löchern und sitzen einfach in der Kälte mit so bisschen Decken. Und dann natürlich auch das Ganze drumherum mit dem Artilleriefeuer und den ganzen Scheiß. Klar, und du kriegst echt voll, weil es so wirklich so eine absolut aussichtslose Lage ist. So. Ich weiß nicht, und kannst ja nicht weg. Kannst ja einfach sagen, ja nee, ich hab jetzt keinen Bock mehr und gehst heim. Eben. Ja, ist schon extrem. Und da gibt's ein paar Folgen, die sehr, sehr eindringlich sind. Ja. Genau, ja. Schön. Also. Dass wir doch noch ein Thema gefunden haben, ja. Auch wenn das Thema an für sich jetzt nicht so schön war. Ja, aber ist trotzdem einfach nur interessant. Ich bin so drauf gekommen. Da ich die auch schon kenne, weiß ich jetzt nicht, wie engagiert ich die jetzt durch. Ja, aber mal nochmal so reingeguckt, ist schon ja. Ganz gut immer. Ist halt doch sehr, sehr hochwertig gemacht. Gibt ja noch die Nachfolgeserie Pacific. Die fand ich allerdings nicht so gut. Die ist, ja, die versucht, die hat halt noch ein bisschen anderen, also die versucht ja tatsächlich so den gesamten Verlauf an dem Pazifik-Konflikt darzustellen. Ja. Die ist halt einfach, die ist noch viel, viel brutaler. Ja, das stimmt, die ist echt super krass brutal. Aber ich glaube, der Pazifikkrieg war auch echt nochmal eine andere Hausnummer im Vergleich zur Westfront 44, 45. Das war auch nicht schön, aber der Pazifikkrieg, okay, also im Boston in der Kälte sitzen, okay, aber im Pazifik war halt immer schwül und immer, keine Ahnung, hast du. Da ist dir halt die Wunde direkt weggefault, so. Ah, ja, also ich, keine Ahnung, ist auch nicht geil, aber. Ja, die hat halt nicht so diese Kompaktheit, weil es halt einfach mehr zeitlich springt und zwischen Kompanien und Gruppen und so hinterher. Ja. Aber auch sehr gut und sehr aufwendig und echt krass brutal. Ja, ist wirklich saubrutal. Also ich kann mich da an manche Szenen erinnern, die sind echt. Da sind vor allen Dingen manche ganze Folgen. Da ist gefühlt sind da ganze Folgen drin, die sind einfach genauso wie die ersten 20 Minuten von Soldat James Ryan, aber einfach doppelt so lang. Und ja, und du siehst nur Körperteile und aufgeschnittene ja. Gedärme und ja, die ist wirklich das brutal. Ich, ja. Ja. Ja. Ist auch nicht, also muss auch nicht sein, so. Also, ist. Ja, keine das, Ahnung, also. Auf eine andere Art und Weise finde ich auch sehr eindringlich, aber halt auch fast noch verstörender. Ja. Weil du dich eigentlich in The Pacific an fast gar nichts mehr klammern kannst. Andererseits, woran willst du dich in so einem Krieg auch klammern? Ja. Klammern, je nachdem, wo du halt bist, ne? Schwierig. Kann nur, dass, wir können froh sein, dass wir gerade nicht in einem Kriegsgebiet leben. Ja, bisher nicht nur gerade und hoffentlich auch weiterhin nicht. Weiterhin nicht. Also, ich hoffe wirklich, dass es keinen Krieg in Europa mehr gibt. So, einfach. Ja. Dann mein zweiter Wunsch wäre noch, dass es keinen Krieg auf der ganzen Welt gibt. Ah. Aber, ja, das einfach. Der viel besungene Weltfrieden. Bei unseren egoistischen Denken nicht so ganz realistisch momentan. Ja. Und wer ist schuld? Okay, jetzt wird gefährlich. Jetzt wird wirklich gefährlich. Schuldfragen sind die, immer. Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen. Ist vielleicht auch besser so. Ja. Gut. Ja, wieder eine Vielzahl reichhaltiger, freudiger Themen gab. Ja, Mann. Wir müssen uns wirklich immer voll darauf verständigen, dass wir nur eine richtig schöne Sache zum Schluss haben. So. Ja, wir könnten vor allem... Neil Gaiman und Amanda Palmer haben ein Kind gekriegt. Das ja, ist bestimmt das ist ja schon länger, ja. Kreativ talentierteste Kind aller Zeiten. Nee, ist nicht so. Ja, gut, ja, aber... Das ist bestimmt so ja, ein, zwei Monate gut, oder so. Jetzt können das Kinder auf der Bühne zeigen. Ach so, ja. Na, wieso der König der Löwen? Genau, ja. Ja, aber das habe ich auch schon gedacht, als das Kind raus das Licht der Welt erblickte. Das muss eigentlich das krasseste, talentierteste Kind der Welt sein, so künstlerisch. Also so lyrisch, musikalisch. Wäre krass. Aber wahrscheinlich wird es einfach nie bekannt. Ist besser ja, für das Kind. So. Wahrscheinlich wird es einfach so eine Kartoffel, weil kein Bock auf so Lyrik-Kram hat. Nee, ja, ist doch so oft, dass sich Kinder entgegensetzt. Also ja, aber das heißt ja nicht, dass es eine Kartoffel wird vielleicht einfach nicht bekannt und wird dann dafür Buchhalter oder Anwalt. Ja, Anwalt. Anwältin der Armen. Gab's mal auf RTL so eine Sendung. Ja, schön. Vielleicht wird das Kind auch einfach der neue Moderator von Schwiegertochter gesucht. Oder sucht später eine Schwiegertochter. Das könnte auch sein. Wer weiß, wer weiß. Ja, Sport hat mit. Jetzt haben wir das schon wieder ein bisschen aufgeheitert. Ja, schön. Nur weil zwei kreative Menschen miteinander gefickt haben. Boah. Was denn? Tatsächlich hätten die das. Neil Gaiman hätte es nicht so formuliert, aber Amanda Palmer schon, ja. Ja, ich bin heute der Amanda Palmer-Part. Ich ziehe mich auch gleich noch aus. Hier auf der Podcast-Bühne. Und schreibst so Sachen mit Farbe auf dich drauf. Ja. Oder so, lässt du dir die von mir aufschreiben. Mit Schokoladenfarbe. Wer weiß. Du musst aber auch dann sehr, sehr gut formulieren, wie Neil Gaiman. Ja. Tatsächlich, Neil Gaiman ist so einer der Autoren, den habe ich Gott sei Dank jetzt immer, wenn ich was von, oder oft, wenn ich von dem was lese, gerade so Einleitung oder so, habe ich immer direkt die Stimme ganz prägnant im Kopf. Sehr, sehr extrem. Und es gibt, glaube ich, keinen, der dich in eine so geil bebilderte Reise schickt durch seine... Der liest aber auch einfach so gut. Ja. Also, der schreibt natürlich unfassbar gut, aber er liest die Sachen auch sehr, sehr gut. Schön. Wunderbar. Ich würde sagen, wir packen hier jetzt, ehe wir den ganzen Stoff über den Gaiman schon raushauen. So. Okay. Gut, meine lieben Kinder. Das war Folge 79. Nächste Mal große super 80er Jahre Folge. Ja, wir kommen in Miami Vice Kostüm. Ihr könnt das nicht sehen, aber wir können euch das erzählen. Gut, dann Bis zur nächsten Woche. Oh Gott, oh Gott. Ciao. Ciao.